Kapitel 8, Übung A20. Hören und lesen Sie die Kurznachrichten. Eröffnung der Internationalen Automobilausstellung. Der Bundespräsident eröffnete heute die Internationale Automobilausstellung in Frankfurt. Auf der weltgrößten Messe zeigen rund 1041 Hersteller aus 45 Ländern ihre neuen Produkte. Das Interesse ist sehr groß. Besonders beliebt sind die neuen Sportwagenmodelle von Mercedes und Toyota. Die Automobilhersteller erwarten in den nächsten Tagen circa 1 Million Besucher und hoffen auf viele potenzielle Käufer. Ärzteprotest in Sachsen. Rund 250 Ärzte von Universitätskrankenhäusern protestierten gestern in Leipzig. Die Mediziner forderten bessere Arbeitsbedingungen und mehr Gehalt. Zurzeit müssen die Ärzte ca. 60 Stunden pro Woche arbeiten. Sie bekommen aber nur für 40 Stunden Gehalt. 20 Arbeitsstunden pro Woche sind unbezahlt. Die Krankenhausleitung signalisierte Gesprächsbereitschaft und will eine Lösung für das Problem finden. Außenminister in Paris. Der deutsche Außenminister flog gestern zu Gesprächen nach Paris. Dort traf er seinen französischen Amtskollegen. Gesprächsthemen waren die deutsch-französischen Beziehungen und die Zukunft der Europäischen Union. Nach dem Gespräch lobten die Minister die gute Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich. Mäuse singen Liebeslieder. Der Mensch kann singen, der Vogel auch. Aber Mäuse? Ja, sagen amerikanische Forscher. Sie berichteten in einer Fachzeitschrift über die singenden Mäuse. Leider können Menschen den Gesang der Mäuse nicht hören, denn sie singen auf Ultraschallfrequenz. Bei einem Experiment an der Universität in Washington sangen 46 Mäusemännchen. Die Forscher nahmen die Ultraschalltöne auf. Danach verarbeiteten sie die Töne und machten die Melodien hörbar. Fußball. Im UEFA-Pokal spielten gestern zwei deutsche Fußballclubs. Der FC Schalke 04 gewann gegen Galatasaray Istanbul mit 2:0 und ist damit im Halbfinale. Der FC Werder Bremen verlor gegen Juventus Turin mit 0:3 und schied aus dem Wettkampf aus. Filmpremiere. Heute hat der neue amerikanische Film Flight Plan in Berlin Premiere. Zur Premiere kommen auch Hauptdarstellerin Jodie Foster und der deutsche Regisseur Robert Schwentke. Der Film spielt in einem Flugzeug. Dort sucht die Hauptfigur nach ihrer Tochter. Einige Szenen in diesem Film drehte der Regisseur auf dem Flughafen in Leipzig. Wetter. Teilweise sonnig, teilweise bewölkt. Leichter Südwestwind. Am Abend etwas Regen. Die Temperaturen liegen bei 13 bis 16 Grad.